ist perfekt. Ein Durst gestillt, ein Durst geweckt, blutig gerauft, Speichel geleckt, ein Freund gekauft, ein Feind verreckt. Jeden in seiner Hand, für jede Gunst ein kleines Pfand, Investitionen für jeden Zweck, ein Wunderpunkt, ein dunkler Fleck. Böser Plan, heimlich gedeckt, harmlos getarnt, eiskalt vollstreckt, schön ausgefeilt, schlau ausgeheckt, ehrlich geteilt und gut versteckt. Jeder hat etwas in seiner Hand, ein Beutel Geld, ein kleines Pfand, Investitionen für jeden Zweck, ein hohes Amt, ein dunkler Fleck. Der Handel gilt. Es ist perfekt. Ein Durst gestillt. Ein Durst geweckt. Wo ist denn meine Börse?